mal keinen Sonnenschein. Wenn das Glück mich verlässt, bist du hier. Du bist da, bist viel mehr als ein guter Freund. Gelaunt durch den Morgen mit Radio Heimatmelodie.